wieder so wiederzusehen. Und es tut weh, dass wir gleich wieder gehen. Und es tut weh, dass man dich nur sieht, weil bei mir so viel Zeug von dir rumliegt, dass ich nicht mehr ertrag. Und eigentlich sind wir viel zu lang zusammen.